Eine Verhaftungswelle also, um die Menschen einzuschüchtern, besonders auch angesichts der kommenden Demonstrationen. 1, 2, 3, 4, 5. Niemandsland. Contrabanda FM 91.4. In Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Podcast www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland, Niemandsland. Zu den Menschen vom Frieden sprechen und dabei an dich denken. Von der Zukunft sprechen und dabei an dich denken. Vom Recht auf Leben sprechen und dabei an dich denken. Von der Angst um Mitmenschen und dabei an dich denken. Ist das Heuchelei? Oder ist das endlich die Wahrheit? Buenos dias. Guten Morgen. Ein neuer Samstag beginnt mit dem Niemandsland. Es ist der 21. April 2012. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Wir machen eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Mikro und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Detlef Jeskatz. Heute auf dem Programm, anlässlich des San Jordi-Tages, der am kommenden Montag hier in Katalonien gefeiert wird mit Rosen und Büchern, wird es heute sehr viel Informationen über Bücher geben, über Literatur. Ich soll nicht morden, ich soll nicht verraten, das weiß ich. Ich muss noch ein drittes lernen. Ich soll mich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, verrate ich die, die sich nicht gewöhnen. Denn wenn ich mich gewöhne, morde ich die, die sich nicht gewöhnen an das Verraten und an das Morden und an das sich gewöhnen. Wenn ich mich auch nur an den Anfang gewöhne, fange ich an, mich an das Ende zu gewöhnen. schon, da hängt man mein Viech auf der Wall. Und hier schon, da hängt man mein Viech auf der Wall. Ich bin, was ich tue, ich bin, was ich spür, in das Wasser, in dem ich schwimm. Wie eingangs gesagt, werden wir das heutige Programm zum sehr großen Teil dem Thema Bücher und Literatur widmen, anlässlich des kommenden Montags, des San Jordi-Tags, des 23. April. Das ist ein großer Tag hier in Katalonien, ein großer Büchertag. Bücher vorstellen heißt natürlich über Bücher sprechen, aber wir können Bücher auch selbst sprechen lassen. Es gibt nämlich, Gott sei Dank, seit längerer Zeit schon die sogenannten Hörbücher. Ein Autor, den wir hier im Niemandsland bisher noch nicht vorgestellt haben, beziehungsweise noch nicht ausführlich, erwähnt haben wir ihn natürlich schon mehrere Male, ist der russischstämmige Schriftsteller Wladimir Kamina. Bekannt geworden durch sein Buch Russendisco. Wladimir Kamina wurde 1967 in Moskau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk und studierte anschließend Dramaturgie am Moskauer Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. Er veröffentlicht regelmäßig Texte in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und Achtung, hat eine Sendung namens Russendisco Club beim RBB Radio Multikulti in Berlin sowie eine Rubrik im ZDF Morgenmagazin und organisiert Veranstaltungen wie seine mittlerweile international berühmte Russendisco. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung sowie zahlreichen weiteren Büchern, zum Beispiel dem Roman Militärmusik, avancierte das kreative Multitalent Wladimir Kamina zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren in Deutschland. Alle seine Bücher gibt es mittlerweile als Hörbuch, von ihm selbst gelesen. Und ihr werdet schon erkennen, sobald ihr seine Stimme hört, werdet ihr sagen, jo, das ist ein Russe, das muss ein Russe sein. Hören wir von seinem Hörbuch, es gab keinen Sex im Sozialismus, Legenden und Missverständnisse des vorigen Jahrhunderts, gelesen vom Otto selber, einen Beitrag, und zwar den Hörtext, den Text, die Grundfragen des vorigen Jahrhunderts. Wladimir Kamina, der Meister selbst. Die Grundfragen des vorigen Jahrhunderts. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber nie klug genug. Man lebt vor sich hin, lernt man den einen, mal den anderen kennen, geht am Wochenende ins Kino, meckert über dies und das, um dann eines Tages plötzlich festzustellen, dass eine zauberhafte, erfüllte und glückliche Zeit gerade eben vorbeigezogen ist. Ich war schon immer ein Spätentwickler und Nachdenker. Die Tatsache, dass ich in einer sozialistischen Diktatur aufgewachsen bin und ein Vierteljahrhundert darin verbracht habe, ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, als diese Diktatur längst den Löffel abgegeben hatte. Noch später erfuhr ich, wie schlecht die Welt auf unsere Diktatur eigentlich zu sprechen gewesen war. Die Welt hielt sie für saublöd und gemeingefährlich. Den Beweis dafür lieferten die fiesen Pseudorussen aus den alten und neuen amerikanischen Actionfilmen. Sie waren allesamt wild, unrasiert und unberechenbar. Selbst wenn sie keine Uniform trugen und eigentlich auf der amerikanischen Seite kämpften, stolperten sie durch den Film wie betrunkene Bären. Dabei hatte sich unsere Diktatur stets bemüht, nach innen und außen gut auszusehen. Sie investierte dafür Unsummen in Bildung, Medizin und Ballett und forderte von allen ein ordentliches, geregeltes Leben. Je nach Altersgruppe waren die Bürger in Vereinen organisiert. Als Vereinsmitglieder hatten sie einen Schwur zu leisten und gut sichtbar Zugehörigkeitsabzeichen zu tragen. Mit 7 wurde man ein Oktoberkind, bekam einen Stern mit einem molligen jungen Lenin drauf und schwor Fleiß und Disziplin, das heißt nur gute Noten nach Hause zu bringen und in der Schulkantine immer alles aufzuessen, ohne den Inhalt des Tellers anzusehen. Mit 13 wechselten die Oktoberkinder zu den Pionieren. Sie bekamen ein rotes Halstuch umgewickelt, das sie unter keinen Umständen abnehmen durften, bevor sie 16 Jahre alt waren. Die Pioniere schworen, den Schwachen zu helfen, Altpapier und Altmetall zu sammeln, sowie alten Omas über die Straße zu helfen. Papier und Metall durften sie natürlich nicht auf eigene Faust sammeln, sondern nur an bestimmten Tagen und an speziell dafür eingerichteten Orten, wo die vorherige Pioniergeneration das ganze Zeug liegen gelassen hatte. Die Omas durften sie dagegen in Eigenregie über die Straße bringen. Alle diese Pflichten wurden ordentlich in entsprechenden Papieren registriert. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, 10 Omas pro Monat waren geplant, 8 wurden geduldet. Deswegen lauerten die Pioniere oft am Ende des Monats an großen Kreuzungen und so manche Oma musste gleich mehrmals hintereinander die Straße überqueren, auch wenn sie gar nicht auf die andere Seite wollte. Die Opas warteten derweil an der Ampel. Wenn ein Pionier sich nicht an die Regeln hielt, wurde er aus dem Verein ausgeschlossen und zum Oktoberkind herabgestuft. Für so manche zarte junge Seele war das eine echte Tragödie. Die ausgewachsenen Pioniere dagegen wurden mit Erreichen der Volljährigkeit vom Halstuch befreit und zu Komsomolzen ernannt. So ging es immer weiter, bis unsere Diktatur plötzlich kollabierte und Millionen alte und junge Pioniere quasi über Nacht aus der Pflicht entlassen wurden. Ein Schock. Die Omas hatten keine Angst mehr, über die Straße gezerrt zu werden. Altpapier und Metall wurden fortan von parteilosen Erwachsenen gesammelt und für teures Geld ins westliche Ausland verkauft. Die roten Halstücher und Abzeichen erwarben amerikanische Touristen. Keine Seele weinte der Diktatur einer Träne nach. Auch die Jugendvereine vermisste niemand wirklich. Sie hatten unser Leben nur äußerlich geprägt. Es war nichts weiter als ein Spiel mit dem Staat. Die wirklich ernsten, grundlegenden Fragen, die jeden Pionier und Komsomolzen beschäftigten, hatten nichts mit den staatlich organisierten Vereinen zu tun. Es waren die ewigen Fragen. Sehe ich gut aus? Warum hat der eine Freundin und ich nicht? Und wenn ich eine hätte, wo würde ich mit ihr hingehen? Im Sozialismus wohnten die Menschen eng zusammen. Nur selten hatte jemand eine elternfreie Bude zur Verfügung. Ich weiß noch, als meine Eltern am 19. April 1982 für eine Woche ans Schwarze Meer fuhren und mir zum ersten Mal die Wohnung überließen. Ich durchlebte gerade eine schwierige Phase. Zwar trug ich schon einen Schnurrbart, war also kein Jungpionier mehr, aber noch immer eine Jungfrau. Jeden Tag ging ich in der Stadt spazieren, ich ging ins Kino, ich ging in den Park, ich ging sogar in den Zoo. Dabei lächelte ich unbekannten Gleichaltrigen zu, ich signalisierte ihnen, elternfreie Bude. Ich hatte das Gefühl, in dieser Woche würde etwas sehr Wichtiges passieren. Es passierte aber nichts. Am vorletzten Tag meiner Freiheit rief mich Alexander, ein ehemaliger Mitschüler, an, der in unserer Klasse als Macho und Mädchenschwarm galt. »Ich habe 2 super Schnecken aufgerissen, wir fahren jetzt zu dir«, gluckste in den Hörer. »Hast du Geld, kannst du etwas zu trinken kaufen?« »Etwas zu essen wäre auch nicht schlecht«, ergänzte eine weibliche Stimme aus dem Hintergrund. Ich nahm das ganze Geld, das ich besaß, und rannte damit in ein Geschäft. Dort kam ich ins Grübeln. Ich wusste nicht, was super Schnecken gerne trinken und essen. Für alle Fälle kaufte ich alles, was irgendwie verführerisch wirkte. Eine Sahnencremetorte, Schneewittchen, Schmelzkäse, 5 Büchsen Sprotten, Bier, Wodka und 3 Flaschen süßen Portwein. Zu Hause packte ich das Ganze auf dem Küchentisch aus, zog mir ein sauberes T-Shirt an und wartete. 30 Minuten später kam Alexander mit 2 Mädchen. Die eine hieß Vika, sie war sehr groß und dick. Die andere hieß Julia und war genau das Gegenteil, sehr klein und dünn. Wir saßen in der Küche am offenen Fenster, die Mädchen aßen schweigend die Schneewittchentorte mit einem Gesicht, als hätten sie nur wegen dieser Torte den weiten Weg auf sich genommen. Mich würdigten sie keines Blickes. Ich konnte nichts essen, wegen der Aufregung, deswegen trank ich nur. Schnell war alles, was ich für die Party eingekauft hatte, vernichtet. Die Mädchen gingen auf den Balkon, um eine zu rauchen. »Welche willst du?«, fragte mich Alexander. »Mir egal, ich überlasse dir die Wahl«, sagte ich. Kam dann aber doch ins Grübeln. »Na gut, in Ordnung«, unterbrach Alexander meinen Gedankengang. »Ich sehe schon, du stehst auf die Große, kann ich verstehen?« Kaum hatte ich Luft geholt, um ihm zu widersprechen, war er schon in Richtung Balkon verschwunden. Eine halbe Stunde später saß die kleine Julia bereits auf dem Sofa. Alexander flüsterte ihr irgendwas ins Ohr, sie reagierte nicht. Die große Vika hockte auf dem Fensterbrett in der Küche und spuckte aus dem Fenster. Ich stand neben ihr und fühlte mich unglaublich blöd. »Es wird heute bestimmt noch regnen«, meinte Vika. »Ja«, bestätigte ich. »Hast du noch etwas zu trinken?«, fragte sie. Ich suchte nach einem Flaschenöffner für den Wein. Echte Männer machen das anders, meinte Alexander und versuchte der Flasche mit einem Küchenmesser den Hals abzuschlagen. Es ging daneben, eine große Portweinpfütze bildete sich auf dem Balkon. Ich plünderte die Alkoholreserven meines Vaters. Julia verkündete laut, es gehe ihr schlecht, sie müsse sofort ein Bad nehmen. Ich komme mit, japste Alexander und lief hinter ihr her in Richtung Badezimmer. Ich will nach Hause, ich bin müde, sagte Vika und ging ihren Mantel suchen. Im Korridor lehnte sie sich an den Schuhschrank, der sofort zusammenklappte und auseinanderfiel. Vika zog ihren Mantel an, setzte sich auf den Boden und schlief ein. Ich setzte mich daneben und überlegte heftig, wie ich die Sache mit dem Schuhschrank meinen Eltern plausibel machen könnte. Die einzige Lösung, die mir in den Sinn kam, war, den Schuhschrank ganz verschwinden zu lassen. Das heißt, ihn auseinanderzunehmen und in kleinen Stückchen vom Balkon runterzuschmeißen. Dann konnte ich meinen Eltern gegenüber behaupten, den Schuhschrank im Korridor habe es in Wirklichkeit nie gegeben. Die große Vika wachte auf und half mir beim Schuhschrank auseinandernehmen und runterschmeißen. Danach verteilten wir die 40 Paar Schuhe aus dem Schrank gleichmäßig in der Wohnung. Aus dem Bad hörte man Wasser plätschern und Geheul. Die Tür war von innen verschlossen. Als meine Aufforderungen, die Tür zu öffnen, ohne Antwort blieben, bat ich meine große Freundin, die Tür auszubrechen. Sie tat das mit Freude, gleich beim ersten Anlauf brach die Tür in die Mitte durch. Ein Bild des Grauens erschien vor unseren Augen. Die Reste der Sonnencremetorte Schneewittchen mit Sprot und Schmelzkäse, Schwarzbrot und Bier vermischt schwammen in der Badewanne. Mittendrin saß Alexander, voll angezogen, mit geschlossenen Augen. Julia begoss ihn mit der Dusche und sang dabei ein mir unbekanntes, sehr trauriges Lied. Mir kamen die Tränen. Vielen Dank, dass ihr alle zu mir gekommen seid, sagte ich und umarmte alle nassen und trockenen Anwesenden. Dann hatte ich einen Filmriss, das heißt, ich weiß nicht, ob und wenn ja, wann und wie sie die Wohnung verlassen haben. Am nächsten Tag kamen meine Eltern braun gebrannt und glücklich vom Schwarzen Meer zurück, aber kaum, dass sie die Wohnung betreten hatten, wurden sie wieder blass. Am nächsten, übernächsten und überübernächsten Tag sammelte ich zusammen mit meinem Vater die Schuhschrankteile im Hof ein, reparierte die Tür, wischte alles auf und wusch ab. Eine Woche später meldete sich Alexander. Ich habe zwei geile Schnitten aufgegabelt. Unglaublich scharf. Wir fahren jetzt zu dir. Kannst du? Ich legte schnell auf. Wladimir Kamina hat uns aus seinem Hörbuch Es gab keinen Sex im Sozialismus, im Sozialismus, diese Geschichte mit den Schnecken vorgelesen. Zwei Schnecken aufgegabelt. Sahnetorte Schneewittchen. Elke Heidenreich hat über ihn gesagt, ich möchte ihm ewig zuhören. Bye bye Lenin, hier kommt der Sozialismus, wie Wladimir Kamina ihn sieht, beziehungsweise wie er in seinen Augen gewesen war. Alles mit ironischem Augenzwinkern. Eine Menge Hörstoff hat Kamina mittlerweile produziert. Verschiedene CDs und Doppel-CDs. Eine heißt Salve Papa, Wladimir Kamina. Da berichtet er über die Erlebnisse mit seinen sehr kleinen Kindern. Dann Ich bin kein Berliner von Wladimir Kamina. Kamina Küche totalitär und Kamina Mein Leben im Schrebergarten. Wer Lust bekommen hat, wer neugierig geworden ist, wer Appetit bekommen hat, mehr von diesem Mann zu hören, guckt entweder in der Mediathek im Goethe-Institut, da gibt es ein paar Sachen von ihm, oder eben im Internet, oder kauft euch die Dinger, weil die Autoren müssen auch leben. Ab und zu mal etwas kaufen, ist gar nicht schlecht. Guten Morgen, Werner. Wie geht's? Guten Morgen. Gut. Du hast mich heute überrascht. Du bist schon hier um sehr kurz nach 10 auf der Matte gestanden. Früher als sonst. Ja, das kommt daher, weil ich bin heute wirklich früh aufgestanden. Hm? Warum? Weil heute Abend um 8 Uhr spielt ja Barca gegen Real Madrid. Und da hast du vortrainiert? Darf ich auf Waldlauf keinen gemacht. Fall zu spät kommen. Da muss ich pünktlich da sein. Aber hast du schon Ballübungen gemacht? Ein bisschen Waldlauf, ja, ein paar Schüsse mit links und rechts, Flanken, genau. Lange Pässe aufgeschlagen. Richtig. Gut, Flachspielen hoch gewinnen ist die Devise heute. Barca spielt heute Abend um 21 Uhr geht's los. Anpfiff, 9,5 Stunden fehlen noch, um 8 Uhr geht's schon los. Um 8 Uhr geht's los, aber um 8 Uhr... 20 Uhr. Um 20 Uhr beginnt das Spiel. Ist Anpfiff oder um 20 Anpfiff. Uhr öffnen die Fernsehkanäle ihre Schläuche? Ja, nicht die, natürlich lange, lange vorher, aber das Spiel beginnt um 8 Uhr. Um 8 Uhr also heute Abend, Schicksalsspiel, wie es immer so schön heißt. Also wir müssen auch pünktlich Schluss machen dann um 12, ne? Bleiben wir direkt beim Thema. Im Spiegel gibt es einen Bericht über einen Herrn, der ist eigentlich bekannt dafür, dass er... fast wie die Karikatur eines launischen, diva-artigen Diktators auftritt, Herr José Mourinho. Der hat beim ehrenwerten Verein Real Madrid mittlerweile alles unter seine Kontrolle gebracht. Wie er das geschafft hat, weiß niemand so recht, aber er hat es geschafft. Er hat die Macht. Und er bestimmt zum Beispiel alles, was die Öffentlichkeit erfahren darf und was nicht. Mourinho hat Real Madrid zur Festung umgebaut, schreibt der Spiegel. Die Spieler dürfen keine Interviews geben, er selbst mag nichts sagen. Bei den wenigen Äußerungen nach den Partien geht es immer um dasselbe. Es sind wirre Andeutungen über eine angebliche Verschwörung finsterer Mächte, zum Beispiel des Europäischen Verbandes UEFA und der Schiedsrichter, die angeblich den Realrivalen FC Barcelona immer gewinnen lassen und Madrid das Leben so schwer machen. In der Champions League, aber auch in der nationalen Liga. Pfui Teufel. Aber zu seinem Leidwesen nimmt ihn kaum jemand überhaupt noch ernst. Die Leute lächeln und die, die Angst vor ihm haben, die vor ihm kuschen, die grinsen natürlich nur hinter seinem Rücken, andere grinsen ihm offen ins Gesicht, andere winken nur ab und lassen diesen seltsamen Menschen reden, diesen seltsamen Diktator. Auf der Zielgeraden der Saison, kurz vor dem europäischen Halbfinale gegen Bayern München, ist der Real Madrid Club de Football in eine Identitätskrise gerutscht, sagt der Spiegel. Früher war es so, dass die Trainer hier mit Autoritätsproblemen zu kämpfen hatten, Spielbälle der mächtigen Präsidenten waren und die teuersten Stars hegen mussten wie Könige. Man musste diesen teuren Stars Zucker in den Hintern pusten. Jetzt hat der portugiesische Coach die ganze Macht und kontrolliert alles. Er misstraut jedem und macht sich einen Spaß daraus, dass er so unberechenbar und allen unheimlich ist. Der Club ist nicht wiederzuerkennen. Mourinho ließ den Koch zum Beispiel austauschen. Er hat seine eigene Presseabteilung, seinen eigenen Presseattaché. Warum, weiß niemand, weil Interviews gibt er ja kaum und wenn, stammelt er nur Unsinn. Verletzte Spieler schickt der Trainer zu portugiesischen Ärzten statt zu den Medizinern der privaten Krankenkasse, die vertragsgemäß mit dem Club zusammenarbeitet. Er glaubt, dass die 8 Spanier seines Profikaders, das ist die Minderheit in seinem Kader, von der spanischen Presse über Gebühr protegiert wird und er hasst es, wenn seine spanischen Spieler, Achtung, mit Kollegen des FC Barcelona, mit denen sie gemeinsam Weltmeister wurden und befreundet sind, auch nur telefonieren. Denn seiner Vorstellung nach befindet sich Real Madrid mit Barca in einem permanenten Kriegszustand. Krieg. Der Präsident wirkt in Mourinhos Gegenwart nur noch willenlos, schreibt der Spiegel. Bei seiner Rückkehr an die Macht hatte der schwerreiche Unternehmer Florentino Pérez vor knapp 3 Jahren noch von der Würde des Clubs schwadroniert, von der Senioria, der quasi in der Satzung verankerten Vornehmheit. Damit erobern wir die Herzen der Kinder. Jetzt verteidigt er den kapriziösen Coach sogar, wenn der einem Betreuer Barcelonas hinterhältig einen Finger ins Auge bohrt. Erinnern wir uns an die Fanplakate. Mourinho, dein Finger weist uns den Weg. Das hatten sie gehässig und wirklich mit einem, kann man sagen, fast schon faschistoiden Spott in die Fankurve gehängt, als Barcelona dann wieder zu Gast war im nächsten Spiel. Das heißt, mit der Vornehmheit von Real Madrid ist es nicht weit her. Die Vornehmheit von Real Madrid ist Real Madrid zu verteidigen, das sagt Pérez inzwischen. So sehen es wohl auch die radikalsten der Fans, die im Stadion Santiago Bernabéu hinter dem Tor stehen, wenn die Hymne vom Ehrenkavalier erklingt, der im ehrlichen Kampf siegen soll. Aber die Unterstützung für Mourinhos Bunkerphilosophie schwindet. Und jetzt kommt die große Frage, Werner, die stelle ich dir auch. Was, wenn Mourinhos Team den Vorsprung gegen Barca, der mal 10 Punkte betrug, jetzt heute noch verspielt, auf einen Punkt zusammenschrumpft, wenn Madrid verliert? Und wenn es auch beim FC Bayern unterliegt, im Clásico de Europa, da haben sie schon verloren, aber wenn sie nächste Woche auch zu Hause ausscheiden, was wird dann sein? Wird dieser Tyrann, dieser seltsame Zeitgenosse gehen müssen? Was denkst du? Ja. Ist er dann weg? Ist dann das Problem also, Mourinho erledigt? Das könnte sich sehr schnell lösen, ja. Also wirklich, wenn Barca heute gewinnen sollte, dann wäre noch ein Punkt Vorsprung nur von Madrid. Und es bleiben noch 4 Spieltage. Also dann ist natürlich wieder alles offen und es ist sehr gut möglich, dass Madrid dann wieder erwarten, eben auch dieses Jahr die Liga wieder nicht gewinnt. Und dann, wenn sie am Mittwoch dann durch die Bayern eliminiert würden, dann wären sie draußen aus der Champions League und Madrid würde dann dieses Jahr wieder ohne jeden Titel bleiben, weil das Königspokalfinale spielt ja Madrid auch nicht. Also dieser Mourinho, das wäre natürlich eine schöne Lösung, ihn auf diese Art und Weise loszukriegen. Aber als Person ist wirklich ein unappetitlicher Mensch, ja, ein richtiges Ekel in jeder Beziehung. Vor kurzem hat mir mal ein Freund einen Tipp gegeben auf eine also auf eine Biografie von Mourinho und was du vorher gesagt hast, Faschistoid, ist durchaus gerechtfertigt. Also der kommt tatsächlich aus einer Familie. Der Vater war, glaube ich, Kleinunternehmer oder so, aber ein überzeugter Faschist und Salazar-Anhänger. Und da hat er eben diese Ideologie in sich aufgesogen und heute manifestiert sich das auf diese Art und Weise, das glaube ich wohl. Din casa contrabanda, 90.4 FM, del Vial da Barcelona. Ja, an den Ursprüngen kann man manchmal die Leute erkennen und messen. Sein Stil hat natürlich eine gewisse, sagen wir mal, Umgangsart geprägt, nicht nur in der spanischen Presse, sondern auch unter den Jugendlichen und Kindern. Das heißt, Jugendliche und Kinder, die sich so ein Volk zum Vorbild nehmen, solche Leute wie Mourinho oder seine Protégés, seine Beißhunde Pepe und Sergio Ramos, die auf dem Spielfeld natürlich gerne mit Blutgrätschen, Fäusten, Knien und Kopfstößen ihre Gegenspieler malträtieren, danach aufheulen, wenn sie mal ermahnt werden vom Schiedsrichter und über Unrecht schreien. So ein Verhalten ist natürlich leider ein schlechtes Vorbild für viele Kinder und Jugendliche, die das dann nachahmen und die dann auch noch denken, das wäre eine tolle Art, sich in der Öffentlichkeit oder auf dem Fußballplatz zu gebären. Das ist schade und schade ist auch, dass von diesen Leuten so viel toleriert wird, dass man solche Leute nicht eiskalt abserviert und sagt, so nicht. Das hier ist kein brutaler Zirkus oder vielleicht doch. Vielleicht ist das alles gewollt und ist alles, sagen wir mal, Frucht einer großen Marketing-Verhaltensintrige, um dem Volk einzubläuen. Benehmt euch wie Schweine, seid Konkurrenz, schlagt, beißt, spuckt, benutzt die Ellbogen, benutzt schmutzige Tricks. Gestern wurde publik, dass ein hoher Direktivo, also irgendwie der Leiter einer der Abteilungen bei Real Madrid, in seinem Twitter Äußerungen von sich gegeben hat. Also das muss man sich wirklich mal angucken und reinziehen, was der da von sich gegeben hat. Also in Bezug auf einen Generalstreik zum Beispiel, alle die da streiken, abmurksen, Gewerkschaftler eliminieren, er selber würde auch mit Hand anlegen, in diesem Stil mehrere Sachen, ja, unglaublich, also Fascia, Nazi, wie es nicht mehr noch möglich ist. Und dann, also waren die Reaktionen da so stark da drauf, dass er jetzt also dimittiert wurde. Die mussten den, er wurde gegangen. Ja, der musste abserviert werden. Ne? Aber solche Leute blühen und gedeihen da innerhalb von Real Madrid. Von Real Madrid und innerhalb der Regierung und vielen anderen Institutionen des öffentlichen Lebens. Also eins muss man dazu sagen, nicht zur Ehrenrettung von Madrid, aber aus Gleichgewichtsgründen, wo der Präsident hier in Barcelona noch Laporta war, ein Cuñado, ein Schwager von ihm, war auch Vorsitzender irgendeiner Franco-Huldigungsstiftung oder sowas. Ja. Also hier kann das auch passieren, wenn eben nicht in diesem Umfang auch wie in Madrid. Machen wir uns keine Illusionen. Ein Gruß an diesen Herrn. Hier aus dem Niemandsland. Jawohl. Und noch ein Gruß. Einen dreifachen Gruß an diesen Faschisten. Es ist Samstag, der 21. April 2012. Sie hören Niemandsland, ihr hört Niemandsland. Es ist mittlerweile 10:30 morgens oder vormittags für die einen, morgens für die anderen, je nachdem, wann man aufgestanden ist und wie man es nennen will. Herzlich willkommen noch einmal zum Niemandsland. Heute soll viel von Büchern die Rede sein, das habe ich mir zumindest vorgenommen. Ich habe da einiges mitgebracht an Lesestoff. Aber vielleicht kommentieren wir zuerst einmal ganz kurz ein aktuelles Ereignis, das es vielleicht wert ist, auch hier besprochen zu werden. Es geht um eine Geschichte, die einmalig ist in der spanischen monarchistischen Demokratie, dass ein König sich entschuldigt. Spaniens König entschuldigt sich. Demonstranten fordern seine Abdankung. Warum entschuldigt sich dieser Mann? Es ist seit jeher das Privileg der Könige, jagen zu gehen, wann es ihrer Majestät beliebt. Mit dem zu verkehren, mit wem es ihrer Majestät beliebt, und dahin zu reisen, wo es ihnen Spaß und Laune macht. Und dass jetzt ausgerechnet von der hörigen Presse gegen diesen Mann gehetzt wird und die Fotos mit dem erlegten Elefanten so genüsslich in die Presse gebracht werden, lässt einen doch schon nachdenklich werden und aufhorchen. Ein Mann, der bisher unter Denkmalschutz stand. Es gab hier ein Tabu in Spanien. Der König durfte nicht hart angefasst oder kritisiert werden. Journalisten wurden entlassen aus Radiostationen. Es wurden Zeitungen beschlagnahmt, wenn etwas Kritisches oder Spöttisches über ihre Majestät veröffentlicht wurde. Und auf einmal unter dieser rechten Regierung, die zu 90% rechte Presse, veranstaltet auf einmal eine Empörungskampagne gegen Juan Carlos de Borbón. Warum? Was hat dieser Mann auf einmal falsch gemacht? Er hat ja immer gejagt, er ist immer rumgereist, er hatte immer seine Geliebten und seinen Hofstaat um sich versammelt. Man weiß, dass seine Ehe mit Königin Sophia nicht zum Besten steht. Man weiß das alles und trotzdem auf einmal haut man auf diesen Mann los. Seltsam. Eine Kampagne. Ja, warum auf einmal? Er hat das immer gemacht. Warum wird das auf einmal stimmt. So? Also die Reaktionen waren sehr stark von allen Seiten, auch in der rechten Presse teilweise, nicht nur in der linken. Und was er falsch gemacht hat, dieser Mann jetzt auf einmal, das ist schon klar. Er hat nichts falsch gemacht, er hat gemacht, was er immer macht. Er hat sich erwischen lassen, das war's. Ne? Darf ich das anders formulieren? Er sollte erwischt werden. Erwischen kann man ihn an jeder Ecke. Zu jeder Jahreszeit geht dieser Mann jagen und sich vergnügen. Ja, ja. Aber gut, unser Elefantenmörder, der ist nach Botswana gefahren. Und warum wurde die Sache überhaupt publik? Weil er nachts um 2 Uhr wohlgemerkt oder um 3 Uhr irgendwo in einem Haus die Treppe runtergefallen ist. Also nicht, weil er etwa vom Elefanten aufgespießt wurde. Und da frage ich mich natürlich, dieser Mensch, wen jagt der da nachts zwischen 2 und 3 Uhr auf einer Treppe innerhalb eines Hauses? Na gut, jedenfalls, er hat sich dann irgendwie die Hüfte gebrochen oder sowas und musste dann operiert werden. Deshalb wurde die Sache publik, ja. Und dann überall Verurteilungen in mehr oder weniger heftigen Worten. Und jetzt, nachdem er wieder aus dem Krankenhaus rauskam, hat er sich dann in einem Satz, aber sehr überzeugend, entschuldigt. Und natürlich, wie es normal ist, von allen sofort akzeptiert und gleich wieder die gleiche Lobhudelei wie früher immer. Ne? Also das möchten wir mal von einem Politiker sehen, dass sich jemand so entschuldigt wie unser Elefantenmörder. Ja, der Kellner in der Kneipe, wo ich immer mein Käffchen trinke, bevor ich zur Arbeit fahre, der hat gestern was Interessantes gesagt. Er hat mir gesagt, in sehr abschätzigem Ton, der hat da diese deutsche Schlampe, der hat eine deutsche Schlampe. Und dann habe ich ihm gesagt, Achtung, diese deutsche Schlampe ist eine Prinzessin, Corinna von Sayn-Wittgenstein. Und wir hatten dann das Foto und haben ein bisschen geblödelt und ein bisschen gelacht über die ganze Sache. Er meinte aber etwas sehr Interessantes. Er sagte, ich meinte, ja, und wie siehst du das? Wie erklärst du dir das, dass sie auf einmal auf ihn eindrechen? Und er meint, naja, wenn die Sache schief geht, im Moment, wo so eine Krise ist und das Volk auch wirklich empört ist über alles, da schaut man eben genauer hin und lässt so manches nicht mehr durchgehen, wo man sonst vielleicht beide Augen zugedrückt hätte. Er meint, das ist wie in der Schule mit den Kindern. Du hast die ganze Zeit was Tolles gemacht, aber auf einmal, du warst immer ein guter Schüler, aber auf einmal gab's Unruhen, alle haben sich daneben benommen, du wirst gleich mit erwischt und dann kriegst du auch einen ab. So könnte man das als Vox Populi vielleicht bezeichnen. So lustig. Aber hören wir mal Ihre Majestät selbst. Wir haben ihn hier in seinem Video. Er kommt auf Krücken in die Pressekonferenz. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Mucho mejor. Da ist er. A todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Ja. Estoy deseando retomar mis obligaciones. Ja. Y lo siento mucho. Es geht ihm besser. Y no volverá a ocurrir. Ja. Es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Interés estos días y und estar aquí tanto tiempo. Es wird mir nicht mehr, es wird sich nicht wiederholen. Ich habe mich geirrt. Das war Ihre Majestät hier in der Pressekonferenz mit seinem doch freundlichen, gut gepolsterten Bourbonengesicht hat er da in die Kameras gesprochen, der nationalen und internationalen Presse. Okay. Gut. Der Generalsekretär der Tierschutzorganisation WWF in Spanien, Juan Carlos del Olmo, will den König bei einem Treffen die zahlreichen Unterschriften überreichen, mit denen zehntausende Menschen dessen Rücktritt als Ehrenpräsident der Organisation fordern. Das unglückliche Ereignis, wie das allgemein genannt wird, habe bereits weltweit zu einem schweren Vertrauensverlust gegenüber dem WWF und dessen jahrzehntelange Arbeit zum Schutz der Elefanten geführt, so del Olmo. Dem Monarchen droht auch ein parlamentarisches Nachspiel. Die Vereinigte Linke, die Izquierda Unida, hat zahlreiche Fragen an die Regierung gerichtet, um detaillierte Informationen über die Jagdausflüge und andere Auslandsreisen des Königs zu erhalten. Besonders interessiert die Abgeordneten Ricardo Sixto und Gaspar Yamazares, wer den Trip nach Botswana eigentlich bezahlt hat. Wir oder der König, beziehungsweise wir auch, wenn der König ihn bezahlt, bezahlen die Steuerzahler ihn auch. Und dabei geht es den Linken vor allem darum, wie viel die spanischen Steuerzahler Reiseaufenthalt und Jagd sowie die Begleitung des Monarchen durch Sicherheitskräfte und seinen Leibarzt gekostet haben. Zudem beantragte die Fraktion, dass Juan Carlos künftig die Regierung vorab über offizielle und private Reisen außerhalb des spanischen Staatsgebietes informieren muss. Was dabei rauskommen wird, wissen wir eh schon. Da wird nichts bei rauskommen. PP, PSOE werden mit ihrer erdrückenden Mehrheit im Parlament diese ganzen Anträge abschmettern. Das haben sie schon mal gemacht, als es darum ging, die Vermögensverhältnisse des spanischen Königshauses näher zu untersuchen und zu veröffentlichen. Außerdem haben sie ja jetzt großartig vor zwei Wochen oder drei Wochen so ein großartiges Transparenzgesetz auf den Weg gebracht, ne, wo in Zukunft Transparenz herrschen soll bei allen öffentlichen Institutionen, Rathäusern, Administrationen, über Gehalt der höheren Angestellten oder der Manager. Und ausdrücklich ausgenommen wird aber von diesem Transparenzgesetz des Königshaus. Also wir werden genauso wenig darüber was erfahren wie seither auch. Ja, die Türken und Chinesen waren schon länger da gewesen. Und die Schlesier, die Wiener wurden typische Berliner. Auch für Menschen aus der Schweiz hat die Hauptstadt ihren Reiz. Portugiesen, Italiener winken aus dem Wohncontainer. Alle stehen zusammen, egal woher sie stammen. Alle stehen zusammen bei Aldi vorm Regal. Alle stehen zusammen, egal woher sie stammen. Berlin, ist international, la la Berlin, international, la la Berlin. Und aus Frankreich, Hugenotten, Böhmen, Belgier und Schotten, aus dem Rheinland und aus Polen kamen etliche Katholen, ob aus Ghana oder Schweden, ja, Berlin bezaubert jeden. Dieser ganz diskrete Charme, Würste mit und ohne Darm, Württemberger raue Mengen, blieben so um 80 hängen, sogar Bayern hielt es hier, trotz Engelhard und Schuld als Bier, und alle stehen zusammen, egal woher sie stammen, alle stehen zusammen, bei Aldi vorm Regal, alle stehen zusammen, egal woher sie stammen. Berlin ist international, la la Berlin, international, la la Berlin. Auch die Russenmafia, sagt man, sei schon lange da, Mann und Frau aus Vietnam bieten ihre Waren an. Holländer und Peruaner, Libanesen und Iraner, Inder, Iren und Kubaner, Spanier und Brasilianer, Griechen, Norweger und Finnen, Japaner, Japanerinnen, Irokesen, Sachsen, Hessen, Brandenburger nicht vergessen, blonde Frauen aus der Ukraine und aus Thailand viele kleine, unbehaart und erste Wahl, sehr devot, total anal. Viele Leute sind zu sehen, wenn wir durch die Hauptstadt gehen, die meisten sind, wie jeder weiß, evangelisch, deutsch und weiß, und alle stehen zusammen, egal woher sie stammen. Alle stehen zusammen bei Aldi vorm Regal. Alle stehen zusammen, egal woher sie stammen. Berlin ist international, la la Berlin, international, la la Berlin, international. Dankeschön. Jo, Fanny van Dan im heutigen Niemandsland. Berlin ist international. Tolle Lieder macht dieser Mann von seinem Album Uruguay Live. Uruguay Live von 1998. Am Sonntag gibt es eine Demo hier in Barcelona. Über die wollen wir auch kurz berichten. Vielleicht hast du da die Informationen direkt auf der Hand, Werner. Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Diesen Sonntag. Diesen Sonntag wird es eine Demo geben. Und zwar ist Folgendes passiert. Die Sicherheitsorgane unseres Regimes lassen nach wie vor Menschen verhaften, die unter dem Verdacht stehen, am vergangenen 29. März. Da gab es den Generalstreik hier in Spanien, die also unter dem Verdacht stehen, Sachen beschädigt zu haben, beziehungsweise mit irgendwelchen Objekten auf irgendwelche anderen Objekte geworfen zu haben. Diese Leute werden durch Kameras identifiziert. Die Polizei sitzt da wohl rund um die Uhr vor irgendwelchen Aufzeichnungen und Videos und geheimen, versteckten und öffentlichen Kameras und versucht, Menschen aufgrund von irgendwelchen Scannerfotos und Gesichtserkennungsprogrammen im Internet zu identifizieren. Mittlerweile hat man 4 festgenommen. Ich glaube, vorgestern ist das passiert. Und man hat weitere Verhaftungen angekündigt. Eine Verhaftungswelle also, um die Menschen einzuschüchtern. Besonders auch angesichts der kommenden Demonstrationen zum 1. Mai und zu den Gewerkschaftsprotesten gegen die Kürzungen. Da steht also ein heißer Frühling hier bevor. Und wie gesagt, der Staatsapparat rüstet sich mit Repressionsmaßnahmen, Tränengas. Tränengas wurde ja gehortet, das wissen wir. Es wurde 10-mal so viel Tränengas bestellt von den staatlichen Organen als die ganzen anderen Jahre zuvor. Gummigeschosse sind mittlerweile ein bisschen in Misskredit geraten. Dadurch, dass ein junger Mensch ermordet bzw. getötet wurde durch ein Gummigeschoss in Bilbao nach Fußballkrawallen, sogenannten Fußballkrawallen, und ein anderer junger Mann hier in Barcelona das Auge rausgeschossen wurde durch so ein Gummigeschoss, beziehungsweise viele andere wurden auch verletzt. Die Presse hält sich da sehr, sehr, sehr zurück mit Informationen. Man hat, ich weiß nicht wie oft, die Bilder von brennenden Müllcontainern gesehen, aber wir haben noch kein Foto gesehen von diesem verletzten jungen Mann in keiner einzigen Zeitung. Das lässt auch nachdenklich stimmen, oder? Ich habe es im Internet gesehen, also ja, kurz nachdem das passiert ist, am 29. am Abend noch, und auch Facebook und dann wurde das aber zensiert. Ne? Kurze Zeit drauf ist es verschwunden. Und die Staatsorgane haben das also gelöscht. Zensur im Internet, muss man auch nebenbei doch sehr stark und heftig bemerken. Jedenfalls, es wird aufgerüstet, ja. Also jetzt muss Flagge gezeigt werden, ja. Philipp Putsch hier, der Innenminister hier in Katalonien, holt tief Luft, Brust raus und jetzt wird reingehauen, wie es irgendwie geht mit jeder Brutalität. Und jetzt zu dieser Identifizierung von Leuten. Also sofort am Streiktag oder am darauffolgenden Tag wurden, glaube ich, wie gesagt, 4 Leute verhaftet. Jetzt in den letzten Tagen noch viel mehr. Und jetzt habe ich gelesen, dass angeblich bis zu 80 Verhaftungen noch geplant sind in nächster Zeit. Und das Problem, was die Polizei hat, ist eben, dass sie oft Bilder haben oder Fotos, die sie selber gemacht haben oder von Kameras, die bei irgendwelchen Banken sind, wenn sich die Sache davor abspielt. Und sie haben jetzt Bilder und Fotos von oder auch Videos von Leuten, die sie aber nicht kennen, wo sie nicht wissen, wo die wohnen, wie sie heißen und so weiter. Und deshalb haben sie das Letzte, was sie sich jetzt haben einfallen lassen, sie wollen Mitte nächster Woche die Mossos, also die Generalität hier von Katalonien, eine Webseite einrichten, wo dann Bürger diese Bilder sehen können und ihre Mitbürger denunzieren können. Also wenn sie die Gesichter kennen, ja. Ja, das ist ein weiterer Schritt hin zur Blockwartzeit der Nazis, ne? Und dazu kann man nur eigentlich in Erinnerung rufen, eine von den guten deutschen Volksweisheiten: der schlimmste Hund im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. Gut. Quisiera hablar un poco sobre el tema libros hoy y también quisiera hacerlo en lengua castellana para que los oyentes que normalmente nos están escuchando y a veces me dicen, Dedi, muy bien tu programa, suena muy bien, pero no entendemos nada de lo que estáis hablando y lo que estáis diciendo. Entonces quisiera poner un pequeño bloque en lengua castellana aquí, en medio del Niemandsland, para hablar sobre libros. Y hablando sobre libros, claro, como Niemandsland es un programa no solo y no siempre en lengua alemana, quisiera presentar unos cuantos libros que a mí me parecen dignos de leer, que son de autores de lengua alemana y que están asequibles aquí en librerías y bibliotecas en el Estado español y en el mini estado de Cataluña, libros en lengua alemana. Empezamos con el señor Günter Grass. Günter Grass ha publicado un libro que se llama De Alemania a Alemania, Günter Grass. Es traducido por el señor Carlos Fortea y publicado en Alfaguara. Y el libro habla del tiempo tras la caída del muro. Tras la caída del muro en una Alemania en plena agitación, Günter Grass viajó por la que todavía era la RDA, la República Democrática Alemana, la Alemania Socialista, para presenciar el proceso de reunificación. El diario del Premio Nobel de Literatura nos ofrece un retrato agudo y fascinante de un país sumido en drásticos cambios y de una vida rica en encuentros, observaciones y reflexiones. Otro autor que vale la pena leer es el señor Ingo Schulze. Ingo Schulze ha publicado un libro en castellano, ha escrito el libro en alemán, pero está publicado en castellano. La traducción va a cargo del señor Carlos Andreu y el libro se llama En línea. Se trata de 13 relatos tragicómicos que reúnen algunas de las más bellas historias de amor en las que ha intervenido un teléfono móvil. De camino hacia otras vidas y con rumbo a otras geografías, los personajes de Schulz defienden su felicidad contra un mundo acelerado y tratan de no derrumbarse pese a no comprender hacia dónde va el mundo que les rodea. Estos dos autores, el Ingo Schulze y Günter Grass, son contemporáneos. También en nuestra lista de libros recomendados, que recomendamos nosotros, y recomiendo solo libros que he leído yo personalmente, es por supuesto la señora Hertha Müller. La señora Hertha Müller, premio Nobel de hace, creo, 4 años, ha publicado un libro en lengua castellana, se llama El guarda en el moño, Hertha Müller. La traducción va a cargo de J.L. Reina Palazón. Son poemas. Los poemas de la premio Nobel Hertha Müller son distintos de los habituales en los libros de poesía. Son poemas collage pictóricos, críticos y líricos a la vez, acompañados por rimas insólitas, ilustraciones, palabras antes inexistentes de colores, tamaños y grafías especiales. En esta cuidada edición bilingüe se presenta 2 de sus libros reproducidos de acuerdo a su publicación original. Edición bilingüe, editorial Linteo, Hertha Müller. ¿Has descubierto algo, Werner, en la lista, en nuestra lista que has leído o que te guste especialmente? Hier sehe ich den Namen, den wir hier auch schon öfter genannt haben in dieser Sendung, Günter Wallraff, heißt es Con los Perdedores. Ja. Günter Wallraff, el periodista indeseable, vuelve de expedición a los rincones más insospechados de Alemania para mostrar el lado oscuro del supuesto mundo feliz de la opulencia. Esta vez denuncia las terroríficas prácticas del marketing telefónico, los abusos de las cadenas de supermercados o el mobbing orquestado por poderosos despachos de abogados. Pues siempre vale la pena leer Günter Wallraff porque con su método del periodista infiltrado que se disfraza y se infiltra literalmente en el medio ambiente del cual está investigando, siempre nos trae retratos auténticos e información de primera mano sin ningún rodeo y va directamente al grano. Günter Wallraff. Cuando dicen aquí que hablan también de la situación dentro de despachos de abogados, me parece que uno de los asuntos que se trata allí es que estos abogados aconsejan a un empresario cómo evitar el acoso de parte del sindicato o del comité de empresa o truquillos que podría emplear el empresario. Un autor que me encanta y que me gusta y que recomiendo vehementemente es el señor Sven Regner. Ha escrito un libro que se llama Herr Lehmann. En lengua castellana, la traducción se llama ¿Cómo ser el señor Lehmann? La traducción ha hecho el señor Valentín Ugarte. Y este libro es una bomba. Ese libro es una novela que en alemán llamaríamos Schelmenroman, novela de pícaros. Estamos en el año 1989, en Berlín Oeste. ¿Y a quién le importa que caiga el muro mientras quiere cerveza? Frank Lehmann vive sin más responsabilidad que recorrer uno tras otro los bares de Kreuzberg. El retrato de este barman a punto de cumplir 30 años, a quien sus amigos solo llaman jocosamente señor Lehmann, es el debut literario del líder del grupo rock Element of Crime, Sven Regener. Y vale la pena leer esta novela porque describe auténticamente la vida nocturna del barrio berlinés de Kreuzberg, este barrio inquietante y rebelde de los ocupas, de los turcos, de la vida alternativa y de la gente con mucha alma y pocos recursos, pero que saben vivir y saben rebelarse constantemente contra un ayuntamiento que les quiere vender, que quería en varias ocasiones vender el barrio a los especuladores internacionales y nacionales, y hasta hoy no lo ha conseguido, o solo parcialmente. En ese barrio nacen figuras y viven figuras como Lehmann, y es un goce leer lo que dice, lo que hace y lo que vive este hombre, este señor Lehmann. Pues muy bien, recomiendo este libro, Lehmann, Sven Regener. El libro es editado en la editorial 451 editores. Otro autor que se hizo famoso internacionalmente, primero en Estados Unidos, luego aquí, es el señor Bernhard Schlink. Bernhard Schlink es el quien hizo famoso la película El lector de Fualiza, porque es una novela de él, con el mismo título. Otro libro traducido al castellano es El fin de semana. El autor de la aclamada novela El lector, como ya he dicho, nos presenta el reencuentro de unos amigos durante un fin de semana, pero no es una reunión cualquiera. Uno de ellos, ex miembro de la fracción Ejército Rojo, de la Rotamé fracción, acaba de salir de la cárcel. A lo largo de 3 días rememorarán los viejos tiempos y se verán confrontados con heridas mal cicatrizadas. La editorial Anagrama publica este libro, Bernhard Schlink, traducción a cargo del señor Charo Santoro. El fin de semana, Bernhard Schlink. La hace poco fallecida escritora Christa Wolf también se puede leer en lengua castellana con otra mirada, relatos. Christa Wolf, traducción por Carmen Gauger, con otra mirada reúne los relatos escritos por Christa Wolf tras la caída del muro de Berlín mientras vivía en Los Ángeles. Desde la distancia, la mirada de la autora planea sobre lo político y lo social, la vida en la Alemania reunificada, el amor o lo absurdo de las guerras. Editado por Galaxia Gutenberg. Este libro se puede leer y vale la pena leerlo porque Christa Wolf es una de las grandes damas de la literatura alemana. Atacada vehementemente después de la toma de poder de la Alemania, diríamos capitalista, cuando han tomado el este, también popularmente llamado la tal llamada reunificación, Christa Wolf, como hizo sus paces con el anterior régimen, era muy mal vista en la Alemania occidental, y hasta que se ha refugiado a Estados Unidos para no aguantar más o tener que aguantar más la campaña contra su persona y también indirectamente contra su literatura. También hay autores que recomendamos que son clásicos y que ya no viven, fallecidos, como la Christa Wolf, hace poco fallecida. Creo falleció en enero o en en febrero de este año, le hemos dedicado también un programa especial, Die Wolf ist tot. Hans Fallada, Solo en Berlín. Traducción de la señora Rosa Pilar Blanco, Berlín 1940. La ciudad está paralizada por el miedo, pero los Kvangl se resisten a callar. Hans Fallada, autor de este asombroso thriller sobre la resistencia de la gente común, de la gente corriente contra el todopoderoso Tercer Reich, fue condenado al ostracismo por el régimen nazi y es uno de los redescubrimientos más relevantes de las letras alemanas del siglo XX. La editorial es Maeva. Otro libro que muchos estudiantes de la lengua alemana que quieren hacer un certificado superior, por ejemplo el Certificat Mittelstufe o el C1 o C2 Certificat, tienen alguna lectura obligatoria que tienen que leer para presentarse luego en el examen escrito y oral. Entre estas lecturas obligatorias está el señor Friedrich C. Delius, El paseo de Rostock a Siracusa, Der Spaziergang von Rostock nach Syracuse, traducida, esta novela, traducida por la señora Lidia Álvarez Griffol. Una noche de 1988, Paul franqueó la frontera de la RDA y se aventura con su velero hacia el mundo libre, entre comillas, mundo libre, como hicieron otros compatriotas fugados antes que él. Sin embargo, su temeraria peripecia no era una huida hacia la libertad. Paul soñaba con conocer Italia y al regresar poder decir a sus amigos: ¡Hey! ¡Ya estoy de vuelta de Siracusa! Hermoso libro, interesantísima historia, publicada por Sajalín Editores, en lengua castellana. Otro libro que a mí personalmente me impresionó mucho es el libro Austerlitz del señor W.G. Sebald, W.G. Sebald, en la, diríamos, fonética castellana. Austerlitz es un hombre al que de niño roban patria, idioma y nombre y que no puede sentirse ya en casa en este mundo. Considerada la obra maestra de Sebald, la novela gira en torno a la búsqueda de la identidad y del recuerdo, recogiendo la odisea de un hombre a través de los años oscuros de la historia europea. Publicada esa novela por la editorial Anagrama y la traducción está hecha por el señor Miguel Sáenz. El hombre que busca su identidad es un niño que, diríamos, se refugió o su madre le envió a través de un canal abierto de Alemania, de la Alemania nazi, hacia Inglaterra y se crió durante unos años en la casa de un clérigo inglés. Y luego, ya como joven adulto, regresa a un campo de concentración, ya después de la guerra, para buscar su identidad, porque allí fue aniquilada su madre. Otro autor que me gustaría presentar en este Niemandsland es un autor, diríamos, algo, ¿cómo decirlo?, algo heavy. Es el señor Gerd Ledig. Ya lo presentamos hace un par de meses aquí en lengua alemana y hoy he preparado una pequeña aportación en lengua castellana para todas y todos los oyentes que normalmente no nos entienden y no saben de qué estamos hablando. Señor Gerd Ledig, uno de los autores de la posguerra que más impresionó con su redescubrimiento, también fue olvidado durante muchos años, a la, diríamos, a los amantes de la lectura, sobre la Segunda Guerra Mundial. Gerd Liedrich, Represalia. El escritor Gerd Liedrich nació en 1921 en Leipzig y murió en Landsberg am Lech en el año 1999. Era hijo de un comerciante. Se crió en Viena y a los 18 años se alistó como voluntario en la Wehrmacht. Tras ser herido varias veces en Leningrado, en 1942 fue trasladado del frente al sur de Alemania. Su primer libro, Die Stalinorgel, apareció en 1955, Represalia en 1956 y Faustrecht, la tercera y última de sus novelas, en 1957. Mantuvo contactos con el Grupo 47 y también con Anna Seghers y Bert Brecht, con quienes durante algún tiempo compartió afinidades políticas. A partir de los años 60, sin embargo, comenzó a distanciarse de los ambientes literarios y se dedicó por entero al periodismo y a escribir para la radio. El mismo año en que murió, se publicó la nueva edición de Represalia, pero él no llegó a enterarse de la gran acogida que la crítica y los lectores dispensaron al libro. Tan solo pudo leer las galeradas de la nueva edición. La súbita irrupción del infierno en un día de verano. Represalia es la cruda descripción del horror desencadenado por el ataque aéreo a una ciudad alemana en julio de 1944. El relato preciso de lo que ocurre durante 69 minutos en el interior de los aviones atacantes y en los refugios antiaéreos o en los sótanos enterrados bajo los escombros. Es la crónica de lo que pasa en las calles bajo una lluvia de bombas. Represalia se publicó por primera vez en 1956 y se dio de bruces con la incomprensión de la crítica y de los lectores. El libro avivaba recuerdos en una época en que los alemanes preferían concentrarse en el presente y el futuro del país. Pero la obra se reeditó en 1999 y desde entonces está considerada una de las mejores novelas sobre la locura que es la guerra. Capítulo 10. Johann Heinrich Wieninger, alférez de una unidad de artillería antiaérea, nacido el 9 de septiembre de 1911 y cocinero de profesión, debía hacerme cargo de nuestro hotel el día en que mi padre cumpliera 65 años. A los 17 corté cebollas con la mano derecha. A los 20 acaricié con la misma mano el hombro desnudo de una chica. Hace 3 años también con la misma mano le seccioné las piernas a un muerto. Estaba tirado en la nieve, congelado, y calzaba botas de piel. Descongelar el cuerpo era imposible, así que cogí las botas con las piernas cortadas y las coloqué en nuestra trinchera. En cuanto se calentaron, fue más sencillo extraer las piernas. 2 años más tarde me ponía los pantalones con una mano de pasta de papel. Cuando me emborrachaba, golpeaba la mesa con ella. Si dentro de 10 años sigo vivo, estaré en el vestíbulo de un hotel, saludando con una inclinación de cabeza a los invitados. De mi brazo derecho colgará una mano de pasta de papel. Nadie me preguntará dónde está la de verdad. ¿A quién le importa eso? A mí. Capítulo 1. 13 horas 1 minuto, hora de Centro Europa. Dejad que los niños se acerquen a mí. Dejad que los niños, se acerquen a mí. Cuando explotó la primera bomba, la onda expansiva arrojó a los niños muertos contra el muro. Se habían asfixiado el día anterior en un sótano. Habían depositado sus cuerpos en el cementerio porque sus padres combatían en el frente y había que buscar primero a las madres. Solo hallaron a una, pero yacía aplastada bajo los escombros. Así era la represalia. La bomba, al explotar, lanzó un zapatito por los aires, pero eso carecía de importancia. Ya estaba destrozado. Cuando la tierra proyectada hacia arriba volvió a caer con un repiqueteo, las sirenas empezaron a aullar. Daba la impresión de que se había desatado un huracán. 100.000 personas notaron cómo latían sus corazones. La ciudad llevaba 3 días ardiendo, y desde entonces las sirenas aullaban siempre demasiado tarde. Parecía hecho adrede, porque entre la destrucción provocada por los bombardeos se necesitaba tiempo para vivir. Así comenzó todo. Al otro lado del muro del cementerio, 2 mujeres soltaron el cochecito y cruzaron corriendo la calle. Pensaban que el muro del cementerio era seguro, pero se equivocaban. De repente, los motores atronaron el aire. Una lluvia de bengalas de magnesio se clavó siseando en el asfalto. Al instante siguiente estallaron. Las llamas crepitaban en lo que momentos antes era asfalto. La onda expansiva volcó el cochecito. La barra salió proyectada hacia el cielo y un bebé cayó rodando de una manta. La madre, situada junto al muro, no gritó. No le dio tiempo. Aquello no era un parque infantil. Junto a la madre chillaba una mujer que ardía como una tea. La madre la miró sin saber qué hacer antes de ser ella misma pasto de las llamas, que empezaron por los pies y subieron por las pantorrillas hasta el vientre. Se dio cuenta justo antes de encogerse. Una bomba explotó a lo largo de la tapia del cementerio y en ese instante ardió también la calle. Y el asfalto, y las piedras, y el aire. Y el asfalto, las piedras, y el aire, y el aire, y el asfalto, y el asfalto, las piedras, y el aire, y el aire, y el asfalto, las piedras, y el aire, las piedras, y el asfalto, y el aire, las piedras, y el aire, y el aire, y el aire. Eso sucedió junto al cementerio. En el interior era diferente. 2 días antes, las bombas habían desenterrado los cuerpos. El día anterior los habían enterrado. Lo que fuera a suceder ese día aún estaba por ver. Hasta los soldados que se pudrían en sus tumbas lo ignoraban. Y ellos hubieran debido saberlo. Sobre sus cruces se leía: ¡No habéis caído en vano! ¡No habéis caído en vano! A lo mejor hoy quedaban reducidos a cenizas. No 100.000 personas notaron como latían sus corazones. Los niños se acerquen a mí, a mí, a mí. Um das Fenster weht der Wind, Hermann wacht im Hafen. Steige in das Schiff, mein Kind, du musst schlafen, schlafen. Über dir der Himmel war und dein Engel weht. Träumend fährst du durch die Nacht. Das Lied erklingt. Schlafe ein, schlafe ein, schlafe ruhig Joyce, Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 21. April 2012, der etwas verspätete Katastrophen- und Nachrichtenblock. Die erste Meldung kommt aus Madrid. Kein Geld mehr für Bildung und Gesundheit. Ein Amoklauf gegen die öffentlichen Einrichtungen. Die spanische Regierung kämpft, heißt es offiziell, gegen Rezession und das Misstrauen der Investoren. Tolle Vokabeln, nur überzeugen die niemanden mehr. Es geht um die Plünderung alles Öffentlichen und aller öffentlichen Haushalte und Staatskassen. Die öffentlichen Institutionen sind direkt an den Verwertungszyklus der Börsen angeschlossen worden. Und das, weiß man, ist ein Fass ohne Boden, ein Kreislauf ohne Ende. Ab jetzt wird nur noch rausgesaugt und dann natürlich privatisiert. Nun hat die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy die Sparmaßnahmen erneut verschärft. Obwohl der spanische Staatshaushalt 2012 bereits Einsparungen in Rekordhöhe vorsieht. Das neue Sparvorhaben sieht Kürzungen im Bildungs- und Sozial- und Gesundheitssystem vor. Es soll den Staatshaushalt des von Schulden geplagten Landes um weitere 10 Milliarden Euro entlasten. Davon entfallen 7 Milliarden auf das Gesundheitswesen und 3 Milliarden auf die Bildung. Die großen Gewerkschaftsverbände CCOO, Comisión Obreras und UGT, Unión General de Trabajo, riefen für den 29. April zu landesweiten Protestkundgebungen auf. Jetzt geht es darum, auch eine Hetzkampagne zu starten gegen den sogenannten betrügerischen Gesundheitstourismus. Nach den neuen Sparbeschlüssen sollen die Mitglieder der staatlichen Krankenversicherung künftig einen Teil der verschriebenen Medikamente aus eigener Tasche zahlen, das sowieso. Aus eigener Tasche heißt doppelt zahlen, weil die wurden ja schon bezahlt. Die Gelder sind ja abgeliefert worden von den Leuten, die ihre Beiträge zum Gesundheitssystem bezahlt haben. Nutzlose Arztbesuche und Untersuchungen sollen danach reduziert werden. Was nutzlos ist, entscheidet demnach die Regierung und nicht mehr der kranke Bürger. Zudem will Madrid den sogenannten betrügerischen Gesundheitsjournalismus, so nennt man das, bekämpfen. Dazu sollen Ausländer daran gehindert werden, sich in spanischen Meldeämtern registrieren zu lassen, um so von der staatlichen medizinischen Versorgung profitieren zu können. Unter anderem auch deutsche Touristen auf Mallorca, nicht nur Leute aus der sogenannten Dritten Welt. Aber gut, also es ist wirklich brutal, was jetzt abgeht. Es gibt kein Halten mehr, keine Rücksicht mehr. Die PP, seit sie an der Macht ist, also das ist gerade mal 3,5 Monate her, die haben wirklich nichts anderes gemacht als alles zu kürzen, überall zu streichen. Jeden Tag gibt's irgendeine neue Hiobsbotschaft. Vor drei Tagen lesen wir, die Schülerzahlen pro Klasse sollen raufgesetzt werden. Bis zu 30 oder 35 Schüler sollen die Lehrer in Zukunft haben. Die Lehrer selber müssen mehr Unterricht machen. Dann vorgestern die Sache mit den Medikamenten, also wo schon der Terminus El Copago, die Beteiligung, die jetzt kommen soll, wie wenn das seither ein Geschenk gewesen sei von der Regierung. Ja. Und dann gestern die Studiengebühren an der Universität sollen bis zu 50% erhöht werden. Also die Tendenz war sowieso schon da. In Zukunft werden noch mehr Leute nur von den besser gestellten Klassen studieren können, die Kinderchen der reichen Leute. Dann, was dann konsequenterweise heißt, dass wir in Zukunft in der Regierung noch mehr solche fürstliche Namen haben werden, von Sainz de Santa Maria, von und zu. Dann den Immigranten soll die Aufenthalts, also die Immigranten, die keine oder noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben, die sogenannten Sin Papeles, die sollen jetzt keinen Zugang mehr haben zur Gesundheitsversorgung. Seither hat es ausgereicht, wenn sie polizeilich gemeldet waren. Dann sollen die doch auf der Straße verrecken. Ist doch egal, umso besser. Und natürlich, wie immer, dann findet parallel dazu eine richtige Gehirnwäsche statt. Von jedem der Mitglieder der Regierung wird wie so gebetsmühlenartig wiederholt, wir müssen das machen, wir machen es nicht gerne, wir haben keine Alternative, dann werden nicht Termini benutzt wie Kürzung, Abbau, Verschlechterung, sondern Reform, Verschlankung der Administration, Rationalisierung. Also in der Quintessenz, wir müssen den Sozialstaat abschaffen, um den Sozialstaat zu retten, ja, und wir müssen dieses Opfer bringen. Und dann noch eine Sache, was man dann leider immer noch hört, von Betroffenen, die sagen, ja, die haben doch die Wahl gewonnen, deshalb haben sie ja jetzt ein Mandat, die sind gewählt worden in der Demokratie, haben die Mehrheit, die können das jetzt machen. Ich will nur dazu sagen, dass die unter anderem die Wahl gewonnen haben, dadurch, dass sie alles das negiert und geleugnet haben. Jede einzelne von diesen Maßnahmen haben sie vor der Wahl ausdrücklich gesagt, das werden wir nicht tun. Kaum sind sie gewählt, eine nach der anderen wird durchgeführt. Ja. Das ist der Klassenkampf von oben, der im Moment stattfindet. Und jetzt geht's halt drum, was machen wir dagegen von unten? Wie gesagt, die Regierung in Madrid hatte im Haushaltsentwurf von 2012 bereits die Schließung einer Finanzlücke, so nennen die das, in Höhe von 27 Milliarden Euro vorgesehen. Das Schlimme ist, alles, was sie jetzt machen, nützt überhaupt nichts. Im Gegenteil. Das Sparprogramm reicht aber noch nicht einmal aus, um Spanien vom sogenannten Druck der Spekulateure, der Spekulanten, die nennen das hier Druck der Finanzmärkte, zu befreien. Die Wucherzinsen schnellen nach oben. Im Gegenteil also, zuletzt verschärfte sich die Situation am spanischen Anleihenmarkt wieder deutlich. Die Rendite für die richtungsweisenden Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren erreichte wieder die kritische Marke von 6%. Also reine Wucherzinsen nimmt man von den Staaten, um das Geld, das man ihnen vorher zu 1% so großzügig gewährt hat, nämlich den Banken und den Spekulanten, hinter den Banken stecken natürlich die Spekulanten, dann wieder für 6% abzukassieren. Das ideale System, der ideale Betrug, das ideale Betrugssystem, ein Financial Crimes. Viele Experten halten ein Niveau von mehr als 6% für langfristig überhaupt nicht mehr tragbar. Griechenland, Irland und Portugal mussten bei einem Niveau von mehr als 7% in die Arme von EU und internationalen Währungsfonds flüchten, weil sie nicht mehr genügend private Geldgeber fanden. Die Zahl 500.000, was sagt uns diese Zahl? 500.000 Bibeln der Deutschen Bibelgesellschaft wurden laut United Bible Societies in deutscher Sprache 2010 verkauft oder verschenkt. Nicht nur Privatpersonen erhalten die Heilige Schrift, sondern auch Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Altersheime, Schulen oder Krankenhäuser nehmen die Bibeln ab. Ist das jetzt der, der Beitrag zu San Jordi? Das ist der Beitrag. Buchtipp oder was? Ja, das ist der Beitrag für alle, die sagen, es gäbe Kürzungen im Bildungsbereich. Es gibt gar keine Kürzungen. Im Gegenteil, die bekommen sogar Bibeln geschenkt. Es gibt also eine, sagen wir mal, eine Aufstockung im Religionsbereich. Aber wahrscheinlich eben zur Förderung der Unbildung. Also, dann sollst du doch das Gleiche mal machen mit dem Kapital von Karl Marx oder mit dem Kommunistischen Manifest oder noch besser die alten Anarchisten rausholen, da Bakunin, ja. Kropotkin oder Malatesta, empört euch. Sowas. Empört euch von Sven Hassel. Gleichzeitig starten mit der Bibelkampagne, starten die Salafisten, auch nicht dumm, starten natürlich auch eine Aktion. Die, im Gegensatz zu den Bibelfans, stehen allerdings auf der Beobachtungsliste des Verfassungsschutzes. Verfassungsschützer rätseln über die Finanzierung der umstrittenen Aktionen salafistischer Prediger, die kostenlos Korane in deutschen Innenstädten verteilen. Ich gehe davon aus, dass es externe Geldgeber gibt, das sagt Hans-Werner Wagel, Chef des Niedersächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Haha, tolle Erkenntnis. Die als extremistisch eingestufte salafistische Vereinigung Die wahre Religion ließ bei der Ulmer Druckerei Ebner und Spiegel in 6 Tranchen insgesamt 300.000 Exemplare des Korans in deutscher Sprache drucken. Die Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro überwiesen die Salafisten vorab. 300.000 Korane, 300.000 Euro, also 1 Euro. Das ist natürlich spottbillig. Mögliche Geldgeber für das Projekt vermutet der niedersächsische Verfassungsschutz in Saudi-Arabien und bei Barca, beim FC Barca, beziehungsweise in Katar. Da ist natürlich Barca mit im Geschäft. Das heißt, man kann sagen, der FC Barca ist indirekt in die Finanzierung von salafistischen Bibelaktionen in Deutschland verwickelt. Wir haben Erkenntnisse, so Wagel, dass in der Vergangenheit Geldströme von der arabischen Halbinsel an das salafistische Netzwerk in Deutschland geflossen sind. Laut der Vereinigung werden die Kosten durch den Verkauf von Koranen an Muslime und Spenden finanziert. Ein Top-Thema, das die Intellektuellen in Deutschland mittlerweile auf die Palme bringt und einen wahren Aufstand provoziert hat. Das ist der Aufstand der Autoren gegen die Selbstbedienung und das freie Runterladen von allem, was es nur so gibt im Internet. Es geht um die Politik der Piratenpartei. Der Aufstieg der Piratenpartei war bislang unaufhaltsam, aber nun formiert sich Widerstand. Künstler und Intellektuelle erklären ihren Protest gegen den laxen Umgang mit geistigem Eigentum. Die Piraten haben im Moment Mühe, Antworten zu finden. 6, Zusatzzahl 7. Einige bemerkenswerte Rekorde hat die Piratenpartei mittlerweile aufgestellt in ihrem kurzen Leben. Keine andere Partei hat in so kurzer Zeit einen so steilen Höhenflug erlebt. Seit der Berlin-Wahl im September vergangenen Jahres marschieren sie in den Umfragen, Achtung, auf jetzt satte 13%. Das ist unglaublich. Bei den Grünen schrillen schon alle Alarmglocken, weil viele grüne Wähler springen natürlich über. Keine andere Partei hat also mehr Zulauf. 25.000 Mitglieder meldete die Parteiführung vergangene Woche. Damit ist die junge Formation schon jetzt fast halb so groß wie die 32 Jahre alte Partei der Grünen. Und nun kommt eine weitere Premiere hinzu. Die Piraten sind die erste Partei links der Mitte, die einen Gutteil der Intellektuellen nicht für, sondern, Achtung, gegen sich haben. Wenn es um die gute Sache geht, den Einsatz für mehr Demokratie und Gerechtigkeit, dann ist normalerweise auf die Künstler eigentlich immer Verlass. Seit Günter Grass vor 40 Jahren für Willy Brandt und die SPD trommelte, versammelt sich das intellektuelle Deutschland auf der Seite des Fortschritts. In Zweifel links zu sein, gehört in diesem Milieu zum guten Ton. An der Spitze des Zeitgeistes marschieren gilt hier als innere Verpflichtung. Gesamte Nachlass des Führers. Im Fall der Piraten ist die Liebe erkaltet, bevor sie richtig begonnen hat. Das sagt der Spiegel zum Thema linke Intellektuelle bzw. überhaupt Intellektuelle und die Piratenpartei. Reihenweise melden sich in diesen Tagen Künstler zu Wort, die ihr Unbehagen über die Forderung der Bewegung nach Freigabe aller digitalen Inhalte äußern. Seit der Musiker und Autor Sven Regener, hier im Niemandsland vorgestellt, vor 3 Wochen, vor fast 4 Wochen im Bayerischen Rundfunk, seinem ärgerfreien Lauf ließ, reißt der Protest nicht mehr ab. Geplatzte Wechsel in Rom geplatzt. Im Spiegel von dieser Woche gibt es ein interessantes Wortgefecht oder eine interessante Debatte zwischen Herrn Jan Delay. Jan Delay ist der Musiker aus Hamburg, der Hip-Hopper. Zwischen Jan Delay und einem Vertreter der Piratenpartei zum Thema geistiges Eigentum und zum Thema, wie kann man die Katze waschen, ohne ihr das Fell nass zu machen. Es geht darum, was kann man tun, damit den Künstlern im Internet nicht alles geklaut wird, sondern dass die Künstler, die Platten produzieren, Filme, Videos oder was auch immer, die sehr teuer sind, hohe Produktionskosten haben, dass denen nicht einfach alles im Internet geklaut wird, sondern dass die selber auch noch was daran verdienen. Das ist eine große Frage. Das Interview bzw. das Streitgespräch im Spiegel ist interessant. Die Frage ist offen. Die Frage ist so leicht eigentlich gar nicht zu lösen. Es lohnt sich aber, darüber nachzudenken und zu gucken, was kann man tun, damit das nicht alles den Bach runtergeht und damit bald viele Leute, gute Leute, aufhören, gute Musik zu machen. Das Massenmedium. Da sprechen also der Hamburger Musiker Jan Delay, 35 Jahre alt ist er, und der Berliner Piratenpartei-Abgeordnete Christopher Lauer, der ist 27 Jahre alt. Dann kommt ein riesiger Bericht, eine Reportage des Spiegel. Auf dem Titelbild sieht man einen Bürostuhl, einen roten Bürostuhl. Und da bohrt sich von hinten ein Messer, ein sehr großes Messer, durch die Rückenlehne. Und als Überschrift steht da Mobbing, der Feind in meinem Büro. Erschreckende Zahlen liegen uns vor. Es gibt unzählige Möglichkeiten, einen Menschen so fertig zu machen, dass er zusammenbricht. Man kann ihn ignorieren, belächeln, ausgrenzen, aufziehen, hänseln, beschimpfen, anbrüllen, schlagen. Wann die Grenze des Ertragbaren erreicht ist, liegt an der Belastbarkeit der Betroffenen. Es beginnt mit Frust und Zorn und kann im Suizid enden. Mobbing ist weit verbreitet, auch am Arbeitsplatz. Laut der aktuellen europäischen Erhebung über die Arbeitsbedingungen, für die im Jahr 2010 knapp 44.000 Menschen in 34 Ländern befragt wurden, hat der Psychokrieg am Arbeitsplatz in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Studie, die von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Eurofound, im Auftrag der Europäischen Union durchgeführt und vergangenen Donnerstag in Brüssel vorgestellt wurde, kommt für Deutschland zu einem erschreckenden Ergebnis. 7,8% der befragten Deutschen gaben an, sie seien am Arbeitsplatz in den letzten 12 Monaten diskriminiert worden. 5 Jahre zuvor waren es nur 4,5%. Die Frage, wurden sie im vergangenen Jahr am Arbeitsplatz gemobbt oder schikaniert, bejahten 4,6%. 5 Jahre zuvor waren es 4,1%. Hochgerechnet auf die Zahl aller Beschäftigten in Deutschland wären damit mehr als 1,8 Millionen Menschen betroffen. Ausgesprochen blühender Bösen. Mobbing, so schreibt der Spiegel, lässt sich schwer messen, weil sich die Mobbing-Definitionen und Messmethoden je nach Studie unterscheiden. Zudem müssen sich die wissenschaftlichen Erhebungen auf Selbsteinschätzung der Betroffenen verlassen. Das gilt genauso für Journalisten, die unter Mobbing-Opfern recherchieren. Die Überprüfung ihrer Geschichten, so ist es auch dem Nachrichtenmagazin der Spiegel bei aller Sorgfalt ergangen, stößt natürlich immer irgendwie an Grenzen. Jedenfalls, die Zahlen liegen vor. Die Zahlen der EU-Erhebung entsprechen aber in etwa dem Ausmaß, das auch Mobbingforscher wie Dieter Zapf annehmen, Arbeitspsychologe an der Universität Frankfurt am Main. Zapf schätzt, dass zwischen 3,5 und 4,5% aller Beschäftigten betroffen sind. Ein paar Zahlen noch. 1,8 Millionen Menschen sind in Deutschland an ihrem Arbeitsplatz von Mobbing betroffen. 2,3 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen, kosten die deutschen Unternehmen die Fehltage, die nur durch Mobbing entstehen. Und 20% aller Suizidfälle werden auf Mobbing zurückgeführt. Schöne neue Welt. Klar, was sollen wir dazu sagen? In einer Welt, in der Konkurrenzkampf und das Fertigmachen des anderen, um einen besseren Platz an den Fleischtöpfen zu erhalten, gefördert, unterstützt, gehätschelt und gehänselt wird, indem alles getan wird mit Fernsehsendungen, wo junge Leute aufeinander losgehen und losschlagen und in Konkurrenz zueinander gebracht werden und wo ihnen auch ausdrücklich gesagt wird, benutzt alle Mittel, die ihr könnt, benutzt auch schmutzige Mittel, macht sie fertig. In so einer Gesellschaft ist es natürlich kein Wunder, dass dann ein Klima entsteht, ein hässliches Klima von Hänselei und Hetze und Fertigmachen des anderen. Was auch sehr interessant ist, im Moment, ich werde mir diesen Film ansehen, ein Film, der heißt The Hunger Games, Los Juegos del Hambre. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, meine Schüler sprechen davon. Das ist ein Film, der benutzt diese Idee der Castingshows, dass junge Leute zusammen in einen Container kommen und müssen da singen oder tralala oder tanzen. Benutzen das, da werden junge Leute aus verschiedenen Provinzen in Vorausscheidungen zusammengebracht und die müssen sich nachher gegenseitig töten. Das Ganze wird live vom Fernseher übertragen, es wird mit Reklame gespiegt, es gibt dann Experten im Studio und die Kameras sind live dabei, wenn junge Leute sich zu Tode hetzen und nur am Schluss ein Sieger übrig bleibt. The Hunger Games, jetzt dieses Wochenende in den Kinos hier in Spanien. Das reflektiert ein bisschen dieses Mobbing-System, natürlich auf die Spitze getrieben. Aber warum nicht? Vielleicht wird das bald kommen. Ich meine, wir sind auf dem besten Wege, unsere Zivilisation aufzulösen. Den Anstand, die Moral, alles, was überhaupt an Werten, an Lebenswerten existiert, geht so nach und nach vor die Hunde. Und dann, warum nicht, wird irgendwann dieses Hunger Game kommen. Die Ellbogengesellschaft in Extremis. Einer wird gewinnen und wie das weitergeht, ist ja auch abzusehen. Die mit jedem zusätzlichen Arbeitslosen wird sich das verschärfen. Und das jetzt mindestens hier in Spanien, die Arbeitslosenzahlen weiter zunehmen, ist jetzt nicht nur für dieses Jahr, war es sowieso schon klar, aber auch schon für nächstes Jahr klar, wo sie sagen, das Bruttoinlandsprodukt wird auch nächstes Jahr wieder schrumpfen, also mit Schaffung von Arbeitsplätzen nichts. Ne? Ja, und dann zu diesem Thema, in Griechenland ist die Selbstmordrate in den letzten 2 Jahren um 40% angestiegen. In Italien, jetzt haben sie die gleichen Geschichten veröffentlicht. Überall nimmt es zu, außerdem die letzte spektakuläre Selbstmord in Griechenland, wo sich so ein älterer Apotheker da erschossen hat am Syntagmaplatz. Und hier natürlich auch, noch nicht bis jetzt so schlimm, aber hier liegt ja auch eine Hoffnung begründet. Na, da hat doch der Direktor für Kapitalmärkte beim Internationalen Währungsfonds von Spanier früher war übrigens Vizepräsident bei der spanischen Zentralbank, der hat jetzt vor kurzem gesprochen über das Risiko, dass die Leute länger leben als erwartet. Also das sogenannte Langlebigkeitsrisiko. Und Langlebigkeitsrisiko. Ja. Also da soll jetzt eben ideologisch schon mal der Boden vorbereitet werden, dass wir in Zukunft einfach wieder den Gürtel enger schnallen müssen. Zum Beispiel Rentenalter auch. Und warum nur bis 67? Warum nicht 69 oder 75, wie auch schon im Gespräch war? Ja, die rechnen natürlich so, die leben kürzer und sterben früher, genau, und arbeiten länger. Genau. Tolle Rechnung. Renten kürzen, höhere Sozialversicherung und so weiter. Und jetzt in Spanien, übrigens interessanterweise, sinkt die Lebenserwartung wieder seit 2 Jahren. Und in Zukunft mit dieser Arbeitslosigkeit, jeden Tag in Spanien verlieren 160 Familien ihre Wohnung, jeden Tag. Ne? Die Zahl der Homeless steigt, die auf der Straße leben, Kürzungen und so weiter. Ja, und dann, wenn das alles noch nicht reicht, dann noch brutalere Polizeieinsätze, noch mehr Gummigeschosse und warum nicht auch mal Scharfschießen. Ne? Die griechische Polizei hat vor ungefähr einem Monat, dort hat sich die Sache noch mehr zugespitzt, vor einem Monat sich bemüßigt gefühlt, eine Stellungnahme rauszugeben, um die Leute zu beruhigen. Wir werden nicht scharf schießen. Das ist doch immerhin schon was, ne? Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Der Internationale Währungsfonds erhält mehr Geld. Die Krisenkasse wird um 430 Milliarden Dollar aufgestockt, teilten die führenden Industrie- und Schwellenländer am Rande der Frühjahrstagung in Washington mit. IWF-Chefin Lagarde sagte, nun sei man gut gerüstet gegen die Schuldenkrise. Bundesparteitag der FDP beginnt am Mittag. Kurz vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen will die Partei ihren künftigen Kurs festlegen. Angesichts der schwachen Umfragewerte werden auch die Personalentscheidungen mit Spannung erwartet. So soll Patrick Döring zum Generalsekretär gewählt werden. UN-Sicherheitsrat einigt sich im Grundsatz auf neue Syrien-Resolutionen. Danach sollen rund 300 Beobachter entsandt werden, um die vereinbarte Waffenruhe zu überwachen. Zurzeit ist nur ein Vorauskommando im Land. Noch heute soll in New York über die Resolution abgestimmt werden. Protest gegen herrschenden Militärrat in Kairo. Zehntausende Ägypter haben am Abend die Machtübergabe an eine zivile Regierung gefordert. Zudem verlangten sie, dass Politiker der gestürzten Mubarak-Regierung von der Präsidentenwahl im Mai ausgeschlossen werden. Behörden ermitteln nach Flugzeugabsturz in Pakistan. Als mögliche Ursache gilt neben dem schlechten Wetter ein technischer Mangel. Der Besitzer der Fluglinie darf vorerst nicht das Land verlassen. Bei dem Absturz waren gestern alle 127 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das Wetter heute meist wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Vereinzelt Gewitter. Im Osten überwiegend freundlich. Höchstwerte zwischen 9 und 17 Grad. Das war unser Katastrophenblock, unsere vermischten Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 21. April 2012. Es bleibt uns noch eine großzügige Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Wir haben versucht, heute einen kleinen Überblick über interessante Bücher zu geben. Am Montag ist ja San Jordi, der San Jordi-Tag hier in Katalonien. Ein Tag, der letztes Jahr auf einen Feiertag fiel. Das war ein Sonntag. Dieses Jahr ist es wieder ein Montag, ein ganz normaler Arbeitstag. Feiertag heißt hier natürlich, die Leute arbeiten völlig normal. Aber die Leute sind auch auf der Straße, kaufen Rosen und Bücher und verschenken die dann auch. Am Tag des San Jordi schenkt man also hier in Barcelona, wie in ganz Katalonien, eine Rose oder ein Buch. Nicht nur Paare untereinander, die Generalitat, der am Plaza de San Jaume ist für das Publikum geöffnet, Werner. Hast du da nicht Lust reinzugehen als Rentner und zu protestieren? Ja, das mache ich sowieso schon jeden Tag. Aber wenn wir vorher schon über Bücher gesprochen haben, dann müssen wir jetzt auch über Rosen reden, oder? Sprich, ja. Was möchtest du sagen über Rosen? Ja, über Rosen. Warte mal, Rosen? Da gab es eine Cousine von meiner Großmutter, die hieß Rosel. Das hat damit wahrscheinlich auch was zu tun. Dann, ja klar, wenn du abends irgendwo ein Bier trinken gehst, dann kommen die Rosenverkäufer. Ne? Pakistani meistens. Ja. Wie in Berlin übrigens auch. Seit Jahren in den Kneipen von Berlin, schon in den 80ern, kamen pakistanische Immigranten und verkauften Rosen, beziehungsweise versuchten Rosen in den Kneipen zu verkaufen. Und unter den pakistanischen Rosenverkäufern, da gibt es ja auch wie überall solche und solche. Ne? Zu einigen habe ich ein ganz gutes Verhältnis, andere sind sowas von pesado. Ja, also manchmal kaufe ich eine wirklich. Ja. Hm. Ja, kaufst du die für dich selber oder schenkst du die dann einer Dame oder der Dame deines Herzens? Genau, der Dame meines Herzens. Tolle Stimmung eigentlich zu San Jordi hier. Ist immer eine schöne Atmosphäre in der Stadt, wenn alles nur so wimmelt in den Straßen. Übrigens hier von Radio Contrabanda werden wir auch einen Stand haben an den Ramblas. Seit Jahren hat Contrabanda einen Stand, wo es Infos über das Radio gibt. Und dieses Jahr gibt es auch eine Merchandising-Abteilung. Man kann da also T-Shirts und kleine Chappas kaufen. Das sind diese kleinen Buttons aus Blech, die man sich an die Jacken heften kann. Und es wird natürlich jede Menge Infos geben zu Radio Contrabanda, zu unseren Sendungen hier. Und es wird diesmal auch eine Neuigkeit geben. Leute hier aus dem Radio, Mitglieder unseres Radiokollektivs, die ein Buch veröffentlicht haben, werden das dort auch zum Verkaufe anbieten können. Tolle Sache. Kommt also zu den Ramblas-Leute und guckt auch, dass ihr Contrabanda ein bisschen unterstützt, indem ihr da ein paar Chappas oder ein T-Shirt kauft. Wäre eine tolle Sache. Gibt es da nicht noch ein schöneres Wort dafür als Merchandising? Also ich finde es potthässlich. Ja, das benutzen die Jungs hier alle. Die sagen alle La Sección Merchandising. Die sagen das natürlich auf Spanisch. Merchandising. Gut? Merchandising sind natürlich Fanartikel, ne? Man kann das auch auf Deutsch, sieht man sehr oft Fanartikel. Und gut, wenn dich das Wort stört, ändern wir es. Sagen wir einfach Fanartikel. Jo. Ein bisschen Swing aus Deutschland, ein bisschen Swing von Herrn Roger Cicero. Jede Wette, die nächste hier wird meine letzte Zigarette. Ich fahr mir Rad und halt den Rücken gerade. Ess mehr Salat und keine Schokolade. Jeden Morgen 100 Liegestütze, getrennt in Sorgen, um die Umwelt zu schützen. Der Vertrag mit mir selbst ist so gut wie unterschrieben. Ab morgen werde ich nie mehr was auf morgen verschieben. Keine halben Sachen mehr und Schluss mit Heuchelei. Ich bring dem inneren Schweinehund das Apportieren bei. Gleich morgen damit an. Hör mit dem Stress auf, mehr Zeit für meine Liebe. Leg öfter Jazz auf, schick Briefe handgeschrieben. Weniger Fernsehen und mehr Fantasie. Nie mehr zu spät kommen und nie mehr zu früh. Ich mach nen Doktortitel statt Playboy, lese ich Spiegel. Und meine Lebensmittel kaufe ich nur mit Bio-Siegel. Ab jetzt wird alles besser, okay ist nicht genug. Ich tausche meine faule Haut gegen einen Superman-Anzug. Keine halben Sachen mehr und Schluss mit Heuchelei. Ich bring dem inneren Schweinehund das Abortieren bei. Keine halben Sachen mehr, ich werd ein völlig neuer Mann. Und ich fang gleich morgen damit an. Ich fang gleich morgen damit an. Ich will, der kann alles schaffen. Der Fortschritt unterscheidet doch den Menschen vom Machen. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ab jetzt werde ich die Tage jeden Abend loben. Keine halben Sachen mehr, damit ist jetzt Schluss. Ein ganzer Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ab morgen bin ich klar, was meine Ziele betrifft. Mein ganzes Leben steht fortan unter der Überschrift. Keine halben Sachen mehr und Schluss mit Heuchelei. Ich bring dem inneren Schweinehund das Abort. Gleich morgen damit an. Ich fang gleich morgen damit an. Ich fang gleich morgen damit an. nächstes Jahr. Er fängt gleich Baden, Baden, Baden, Baden, Baden. Keine halben Sachen mehr. Ich fang gleich morgen damit an oder übermorgen nächstes Jahr. Er fängt gleich Baden, Baden, Baden. Keine halben Sachen mehr. Am Sonntag also Demo, dazu haben wir hier einen kleinen Beitrag, den haben die Jungs von Contrabanda ins Netz gestellt und den spiele ich euch einmal vor. Es geht um die Manifestation El Domingo. Hey! Solidaridad con las encausadas de la huelga general. Y libertad sin cargo de los detenidos Isma, Dani y Javi. Domingo 22 de abril, todas a la calle, a las 18 horas, manifestación en Plaza Cataluña. La solidaridad es nuestra mejor arma. Si tocan a una, nos tocan a todas. Ja, also am Sonntag, raus auf die Straße, Leute, Sonntag. 22. Das ist morgen. Da wird demonstriert gegen die Verhaftungswelle, gegen Leute, die jetzt nachträglich mit irgendwelchen Anschuldigungen und irgendwelchen dubiosen Kameraaufnahmen festgenommen werden. Wir hatten das vorhin schon erwähnt. Ja, wir können fast schon Schluss sagen und winken und den Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende wünschen. Ja, diese Demonstration morgen, das ist wirklich eine wichtige Sache, weil es ist ja nicht so, ja, diese Leute, die da jetzt festgenommen sind, das kann wirklich jeden betreffen, der irgendwann in nächster Zeit mal wieder zu einer Demonstration geht, ne? Und also jetzt die letzten Einzelheiten, die bekannt wurden durch den Staatssekretär für Innere Sicherheit. Zum Beispiel, du nimmst teil an einer Sitzblockade mit untergehakten Armen mit deinen Nebenleuten. Und das soll also zum Beispiel in Zukunft nicht mehr passiver Widerstand sein, sondern ein Angriff auf die Staatsgewalt. Ne? Oder in Zukunft, ne, wenn jetzt bei Demonstrationen irgendjemand begeht ein Delikt, stört die öffentliche Ordnung und so weiter. Oder schmeißt auch einen Stein von mir aus. Und wenn jetzt sich herausstellt, dass diese Person Mitglied ist einer Organisation, einer Partei oder einer Gewerkschaft, die zu dieser Demonstration aufgerufen hat, soll auch in Zukunft die Organisation oder die Partei oder die Gewerkschaft verantwortlich gemacht werden. Ja, so eine Art Sippenhaft soll da jetzt eingeführt werden. Das betrifft wirklich jeden von uns, weil auf der ideologischen Ebene, ne, früher gab es noch Demonstranten, dann gewalttätige Demonstranten. Jetzt spricht man von Guerilla Urbana und morgen werden sie uns wahrscheinlich als Terroristen bezeichnen. Ne? Aus all diesem Grunde sollte da wirklich jeder, der es irgendwie machen kann, da morgen hingehen. Andere Sachen noch, also wie gesagt, heute Abend 20 Uhr, Barça Real Madrid. Am nächsten Dienstag Barça Rückspiel Halbfinale gegen Chelsea. Mittwoch Real Madrid gegen Bayern München, also Fußball bis in die Suppe, wie man so sagt auf Spanisch. Hasta en la sopa. Und dann am nächsten Donnerstag auch nochmal, kommen wir nochmal kurz zurück zu diesem Mekal Filmfestival. Dann am Donnerstag, 26. Im Institut Français Carta Blanca. Festival Interfilm Berlin, 2,5 Stunden später, auch am Donnerstag, auch im Institut Français, Kurzfilme bekannter deutscher Regisseure. Und am darauffolgenden Tag, am Freitag, 27. April um 17.30 Uhr, aber in den Cinemas Girona, aktuelle Kurzfilme aus Deutschland. Ja, Werner, tschüss, mach's gut. Tschüss. Wünsche ein schönes Wochenende. Alles Gute. Gleichfalls, gewiss, Herr Barsa. Qatar Foundation, ne? Visca el Barça y la anarquía. Aber von der Qatar Foundation musst du dich hier noch öffentlich distanzieren. Vale, mach ich. Die finanzieren nämlich Folterregime. Kein Problem. Sind allerdings, wenn man Barça sagt, muss man die auch. Die haben das nämlich auf dem Trikot stehen. Ja, das also, hat wirklich das Protest. Protestier mal, nimm ein Protestplakat mit und sag, nieder mit der Qatar Foundation. Das war's für heute. Niemandsland verabschiedet sich. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende und lade alle zum Weiterhören ein, denn hier bei Kontrabanda FM gibt es jetzt noch mehr hörenswerte Sendungen, unter anderem 2 Stunden Agora Total hier auf 91.4 FM. Tschüss! Hello to everybody out there. You're listening to Niemandsland. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Wo ist die Grenze? Wie weit wirst du gehen? Verschweige die Wahrheit.